Das Zeitwort bezieht sich immer auf ein konkretes Datum, auf einen Stichtag, aber es steckt meist eine lange Geschichte dahinter. Und im Falle von Ingeborg Rappoport ist es die Lebensgeschichte. Heute vor 2 Jahren erhielt sie ihren Doktortitel. Sie war damals 102 Jahre alt. Julia Haungs berichtet von dem ältesten Menschen, der je ein Promotionsverfahren abgeschlossen hat. Es war ein bewegender Moment. Die kleine, fast blinde Ingeborg Rappoport stützte sich auf ihren Stock und trat nach vorne. Vor 150 Festgästen überreichte ihr Dekan Uwe Koch-Gromos die Promotionsurkunde. Die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg verleiht Frau Professor Dr. Ingeborg Rappoport aufgrund der mit Magna Cum Laude beurteilten Abhandlung Titel und Würde eines Doktors der Medizin. Herzlichen Glückwunsch. 1938 hatte die begabte Medizinstudentin ihre Promotionsarbeit eingereicht. Doch zur mündlichen Prüfung ließen die Behörden sie als Jüdin nicht zu. Das Einzige, was ihr blieb, war eine schriftliche Bestätigung ihres Doktorvaters und die Erkenntnis, dass sie aus diesem Land so schnell wie möglich weg musste. Sie floh in die USA. Doch ohne Doktortitel eine Stelle als Ärztin zu finden, war unmöglich. Und ohne Geld einen Platz an einer Medical School zu finden, fast ebenso. Obwohl 48 Schulen sie ablehnten, schaffte sie es dank eines Stipendiums dennoch, ihren amerikanischen Doktortitel zu machen. Am Kinderkrankenhaus von Cincinnati lernte sie schließlich ihren späteren Mann Mitya Rappoport kennen, einen renommierten jüdischen Kinderarzt und glühenden Kommunisten. Gemeinsam engagierten sich die beiden Wissenschaftler gegen Rassendiskriminierung und gerieten so ins Visier des Kommunistenjägers McCarthy. Wieder hieß es fliehen. In der DDR fand die mittlerweile 6-köpfige Familie eine neue Heimat. Ingeborg Rappoport machte als Expertin für Neugeborenenmedizin Karriere, zuletzt mit eigenem Lehrstuhl an der Berliner Charité. Als die Uni Hamburg Jahrzehnte später von ihrem Schicksal erfuhr, bot der Dekan der Medizinischen Fakultät der ehemaligen Studentin die Ehrendoktorwürde an. Doch sie lehnte ab. Wenn, dann sollte alles seine Ordnung haben. Ingeborg Rappoport wollte die mündliche Prüfung, die ihr einst verweigert wurde, nachholen. Mit 102 Jahren bereitete sie sich unter erschwerten Bedingungen auf das Rigorosum vor. Ich kann ja nicht sehen, bin praktisch blind und musste mir durch Freunde und für meine Schwiegertochter, sie sind alle 3 Wissenschaftler, und die haben für mich im Internet recherchiert, was seit den vielen Jahren damals sich auf diesem Gebiet getan hat. Die Prüfung fand in ihrem Wohnzimmer statt. Eine Stunde lang befragten sie 3 Mediziner der Uni Hamburg zu ihrer verschollenen Arbeit über Diphtherie und den Stand der Forschung heute. Rappoport, die als Professorin selbst hunderte Prüfungen abgenommen hatte, war nervös. Ich hatte das Gefühl, durchfallen würde ich nicht. Ich meine, etwas würde ich ja wohl produzieren können. Nein, das habe ich nicht erwartet, aber ich wusste natürlich nicht, wie anständig das ausfallen würde. Das Ergebnis: Magna Cum Laude. Ingeborg Rappoport freute sich, auch wenn ihr der Titel an sich wenig bedeutete. Die Geste dafür umso mehr, wie sie in ihrer Dankesrede erklärte. Ich tue das auch im Namen aller derer, die diesen Tag nicht mehr miterleben konnten, die sicher in einer ähnlichen oder viel schlimmeren Situation als ich gewesen sind. Ihrer habe ich in den letzten Wochen sehr stark und wirklich in Schmerzen gedenken müssen. Ich sehe in diesem Ganzen ein hoffnungsvolles Zeichen eines neuen, anderen, humanistischen Geistes an einer deutschen Universität. Im März 2017 starb Ingeborg Rappoport als Urgroßmutter von 13 Urenkeln, als Begründerin der neugeborenen Medizin in der DDR und mit einem Doktortitel der Universität Hamburg.